24. Dialog, Seite 297, Machiavell. Es bleibt mir jetzt nur mehr übrig, dir gewisse Besonderheiten meiner Art zu handeln, zu zeigen, gewisse Gewohnheiten im Verhalten, die meiner Herrschaft den endgültigen Gesichtsausdruck verleihen werden.